Ich bin Annalena von Fridays for Future. Wir stehen heute hier gemeinsam an Sahuls Seite, solidarisch und treten ein für Klimagerechtigkeit. Ja. Und genau, wir machen jetzt hier noch eine Kreideaktion, um auch nochmal auf das Thema Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen. Ja, hier vorm Gericht war das so. Genau, jetzt gleich holen wir die Kreide raus und malen eine große Erde und schreiben darüber Climate Justice Now. Okay. Okay. Was denkst du, warum ist dieser Fall jetzt so wichtig für uns? Für uns auch hier? Ja, ich denke, das ist total wichtig, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Oder ja, letztendlich geht es darum, ob große Konzerne für ihre Treibhausgasemissionen verantwortlich gemacht werden können und auch für die Folgen oder nicht. Und ich glaube, das betrifft nicht nur Sahul, sondern zahlreiche Menschen, die vom Klimawandel und den Folgen betroffen sind. Und da ist ja die Frage, ob die dadurch dann auch entschädigt werden oder nicht. Und wie ist das mit uns? Wie hängen wir da drin, hier in Europa? Naja, wir sind ein großer Treibhausgas-Emittent und damit haben wir auch einfach eine globale Verantwortung. Und du persönlich, du bist ja noch sehr jung, sag mal, wie alt du bist. Was bringt dich dazu, dich zu engagieren? Naja, wir sind vom Klimawandel betroffen und der Klimawandel rückt immer näher und ist auch schon da, vor allem in den Ländern des globalen Südens, aber auch zum Beispiel bei Sahul in Peru. Es sind Menschen akut davon betroffen und auch wir in Deutschland. Und deswegen müssen wir jetzt alles dafür tun, die Klimafolgen einzugrenzen, aber auch den Klimawandel generell einzudämmen. Achte auf dich. Dankeschön. Gerne. Achte die Hoffnung. Achte die Liebe an. Achte die Bienen, achte das Wasser, achte die Luft, achte den Boden, auf dem du lebst, achte deine Chancen, achte wahre Gerechtigkeit, achte unsere Koexistenz. Achtung, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung.